Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Invasion der Nordlichter. Neue Musik aus Finnland. Am Mikrofon ist Thomas Elwan. From ashes to ashes and from lust to dust, in your sweetest torment I'm lost, and no heaven can help us, ready, willing and able to lose it all for a kiss so fatal and so. Invasion der Nordlichter, neue Musik aus Finnland, ist das Thema des heutigen Soundchecks. Den Beginn machten Him. Diese Band aus der finnischen Hauptstadt Helsinki hat es auf die vorderen Plätze der hiesigen Charts geschafft und ist somit einer der erfolgreichsten Rockbands aus dem Norden. Him haben mit dazu beigetragen, dass hierzulande immer mehr Richtung Norden geschielt wird und vor allem, dass die Musikindustrie Finnlands jetzt auch neue Erfolgsimpulse bekommt, um weitere Exportschlager zu fördern. Dass Him übrigens nicht die einzigen erfolgreichen Musiker sind, das werden wir im Laufe dieser Sendung noch sehen. Jetzt erst einmal zwei weitere Namen, die für Qualität und vor allem Rockmusik stehen: Valtari und Apocalyptica. Thank you. Das war zuerst einmal einer der letzten Lebenszeichen von der finnischen Band Valtari, Far Away aus dem Jahr 1997. Und dann im Anschluss Apokalyptica, die mit 4 Cellos einen Sound fabrizieren, der heftiger nicht sein könnte und so manche Rockband von der Härte her deutlich übertrifft. Das Album der 4 Finnen nennt sich Inquisition Symphony und daraus hörten wir Harmageddon. Finnland, das heißt in erster Linie Rockmusik jeglicher Couleur. Es gibt unzählige Coverbands, aber auch angespornt durch den Erfolg von zum Beispiel Him. Immer neue Gruppen, die sich mit eigenem Material nach vorne kämpfen. Zwangsläufig muss das nicht immer Rock sein, sondern kann auch Hip-Hop-Electro sein. Die 2 von den Boomfunk-MCs aus Helsinki haben es vorgemacht und sind hierzulande auf Platz 1 der Charts gelandet. Wer hätte gedacht, dass Freestyler im hohen Norden und nicht in London produziert wurde? Straight from the top of a dome. Finnland steht für eine große Bandbreite an Stilen, die auch hier angesagt sind. Neben der Rockecke sind es vor allem die elektronischen Soundtüftler, von denen einige recht erfolgreich sind. Den nötigen internationalen Kick bekamen die drei Klangforscher von PP Deluxe, ausgerechnet von einem bekannten Jeanshersteller, der ihren Song Before You Leave als Musik der aktuellen Kampagne verwendete. Für die seit 1995 existierende Formation ein entscheidender Schritt nach vorne. PP Deluxe aus Finnland mit Before You Leave. We'll be right back. Christmas time. I am New York City. In a stolen car. Inspiriert von Gruppen wie Pet Shop Boys sind die Supperheads auf der Suche nach dem perfekten Popsong. Wir hörten von dem finnischen Duo Devil in Disguise. Wenn es um gestandene Namen der finnischen Musikszene geht, dürfen 22 Piste Pirko nicht fehlen. Seit 1979 gibt es diese Band, 1981 dann der erste Gig im angesagten New Wave Sound. Seitdem ist viel passiert und 22 Piste Pirko haben unzählige Touren gespielt und in diesem Jahr ihr aktuelles Album Rally of Love herausgebracht. Wir hören daraus Quicksand. Sisters standing on the seaside, planning. Die finnischen Blues Brothers, das sind die Leningrad Cowboys. Man erkennt sie an ihrer unglaublichen Tolle und ihren Coverversionen, in der sie bekannte Klassiker so eigen interpretieren, dass es schon fast wehtut. Seit 1979 gibt es die Leningrad Cowboys, die durchaus auch in Russland zu einer bekannten Live-Größe zählen. Vor allem, weil die vielen Mitglieder der Cowboys alle trinkfest sind. Hören wir von ihnen Back in the USSR. Auch in Sachen Techno ist Finnland aktiv und erfolgreich. Jedenfalls der Sound von Jaakko Salovaara und seinem Projekt Darude. Mit der Vocal-Version des gerade gehörten Songs läuft er zurzeit in den europäischen Radiostationen rauf und runter. Einer der Querköpfe der finnischen Szene ist der Soundtüftler Jimmy Tenor. Man weiß bei dem Kerl nie, was als nächstes kommt. Mal bringt er rauschig-krachigen Sound auf seinen CDs heraus, dann wieder schöne Easy-Listening-Klänge. Hören wir den musikalischen Sonderling mit einem ganzen Orchester vom Album Out of Nowhere, der Song Hypnotic Drugstore. Thank you. come. It's too late, the foul already done. I'm a sorry soul, forced to pay the toll for overpaid fortune. Finnische Gruppen nicht immer Englisch singen müssen, beweisen Ite Saksa. Zwar versteht man ihr Deutsch nicht immer, aber das macht der Einzigartigkeit ihrer Coverversion des Kommissars von Falco keinen Abbruch. Das Herz so rein weiß. Schöne Nacht hat ihre Hören wir bis zu den Nachrichten die experimentellen Sounds der finnischen Pansonic. Gleich nach den Nachrichten gibt es eine weitere Stunde mit aktueller Musik aus Finnland.